Haben Sie eine Internetseite? Leider nicht, nein. Irgendwo ein Foto von Ihnen zu sehen? Stelle ich nicht ein, aufgrund, das mache ich nicht, Herr Bohlmann, das mache ich nicht. Weil durch die Fehlbehandlung bin ich entstellt, um das mal so zu sagen. Das sieht man Ihnen an? Ja, das sieht man an. Das sieht man mir an. Ja. Ich habe seit September offene Haut. An den Fingerkuppen 3 bis 4 mm eingerissen. An den Beinen, auf den Rücken, an den Armen. Habe Nesselfieber, alles. Ich habe alles. Entzündeten Unterleib, alles, Herr Pullmann. Jetzt aufgerissene Hacken, alles. Ja, hallo Herr Pullmann, grüße Sie, Müller. Herr Pullmann, ich habe mal eine Frage, sagen Sie mal, können Sie mir da vielleicht irgendwie weiterhelfen? Das geht um Folgendes, eine Freundin von mir wohnt bei einer Frau, die ist Ärztin und die hat auch die Vorsorge gemacht und ist körperlich schwer behindert und, wie soll ich sagen, zudem noch schwer erkrankt. Und die fühlt sich von der Frau fertig gemacht, also es geht auch so um häusliche Gewalt. Was kann die Person machen? Also sie empfindet auch, dass die Vorsorgevollmacht missbraucht wird und dass die Schweigepflicht verletzt wird, dass ihre Rechte nicht vertreten werden und ja und so weiter. Die Frau ist Bekannte von ihm. Ja, genau, Freundin, ja. Hm, genau. Und wer ist Täter? Die Ärztin, wo sie wohnt. Die wohnt bei der Ärztin. Ja, ja, in Magdeburg, ja, genau. Hm. Ja, wie kommen die denn zusammen? Per Telefon. Ja, ich meine was anderes. Wie... Ich hab den Sachverhalt nicht verstanden. Die Freundin wohnt in Magdeburg und in demselben Haus wohnt die Ärztin. Nee, ja, also so, sozusagen, genau, ja. Hat ein Zimmer, richtig korrekt, ja. Hm? Und was macht die Ärztin da? Ja, so wie sie mir jetzt geschildert hat, also es ging schon eine ganze Weile. Sie moniert praktisch, dass sie hochgradig inkontinent ist, 14 Mal am Tag, circa 16 Mal am Tag auf Toilette muss, Entzündungen seit längerem Zeitraum hat, mehrere Infektionskrankheiten, von Hause aus körperlich schwer behindert ist und invalidisiert, geschädigte Wirbelsäule hat, Tumore hat und Autoimmunerkrankungen hat und so weiter und so fort. Und deswegen hat sie auch mit der Ärztin diesen Kontrakt gemacht, dass sie eine Vorsorgevollmacht gemacht hat. So, und jetzt ist es so, dass sie praktisch sich, wie soll ich sagen, im häuslichen Umfeld misshandelt fühlt. Ne? Also so, das geht so in Richtung psychische Gewalt. Ja. Dass sie denn so Statements hört, also ich habe so jetzt, also heute war so die Krönung, dass ich dann so von ihr gehört habe, sie sei nicht krank, das ist nur die Psyche und sie hat körperlich nichts, sie hat auch keine Schmerzen und so weiter und so fort und sie weiß gar nicht, wie sie gehen soll und ist noch gehbehindert ganz stark und so, ne? Und die Infektion, also die verschiedenen Erreger tun natürlich ihr Übriges, ne? Und führen natürlich zum Erschöpftsein-Zustand. Und jetzt ist es natürlich so, dass sie auch gar nicht mehr rauskommt. Also die fühlt sich praktisch zu Hause wie im Knast. Ne? Und jetzt wird sie malträtiert. So unter dem Motto, machen wir doch mal mit der Schwerbehinderten oder mit der Invalidisierten, die sowieso außerdem noch krank ist, in Erziehungsprozess durch. Unter dem Motto, ne? Kann sie zum einen ausziehen? Ja, das habe ich ihr auch schon empfohlen, dass er aussieht. Bloß die Frage ist, wohin wendet sie sich? Sie selbst organisieren. Ja, und wo gibt es da Möglichkeiten? Kennen Sie sich da aus? In Deutschland? Ja, ich habe immer den größten Erfolg gehabt, wenn ich eine Anzeige gemacht habe, ich suche eine Wohnung. Ach so. Ja, gut, okay. Ja. Viele Leute haben ja Schwierigkeiten, eine Wohnung zu vermieten. Das betrifft meistens Dachgeschosswohnungen. Ja, ja, genau. Hm. Ah ja. Macht sie was beruflich? Ja. Nein, dann ist sie invalidisiert. Invaliden. Wodurch? Durch körperliche Erkrankung. Also multiple, ne? Mehrfach, wie man so schon sagt. Ja, ich kenne ja keine Person, die vor Gericht gegen solche Sachverhalte jemals irgendwas großartig gewonnen hat. Die meisten haben ja bloß Kostenprobleme dadurch. Da ist das Einfachste, wenn man den Ort verlässt und dann in der Stille beispielsweise dann eine Öffentlichkeitsarbeit macht. Da hat man ja genug Zeit, da wird man nicht gestört. Aber im Privatleben, da wird man meistens gestört. Ich musste auch mehrmals die Wohnung verlassen, weil irgendwelche Leute da mich belästigt haben. Meistens waren es Vermieter, die irgendwelche Frechheiten im Sinn hatten. Na ja, guck an, ja. Auch, ne? Ist ja ein Ding. Können Sie mal Ihre Geschichte erzählen, was Ihnen alles passiert ist? Was mir passiert ist? Was Ihnen passiert ist, ja. Also mir persönlich, na, wir hatten ja schon miteinander gesprochen. Das ging darum, dass sie mir den Fall 69, dass wir den zusammen angesehen haben. Und dass ich die Website entwickeln will, um Personen, die, sag ich mal, Psychiatrie geschädigt sind oder in die Psychiatrie kommen, unwissentlich und ohne Ahnung, muss ich mal so sagen, da wieder raus möchten. Und, naja, und eben halt alles so eine Sache. Ich wollte das mit aufnehmen, Ihren Fall. Das kann ich gerne tun, ja. Aber da würde ich dann nochmal separat, weil das ist ein bisschen länger, Herr Pohlmann. Das ist ein bisschen länger bei mir. Mach doch mal eine Kurzform jetzt. Ich bin gerade da. Hab jetzt die Zeit. Naja, bei mir ging es eigentlich, ich sag mal so, ich hatte nie was mit der Psychiatrie zu tun. Ich habe nur Hilfe gesucht, weil ich damals einen 24-Stunden-Säufer in meinem Wohnumfeld hatte. Also das heißt, in dem großen Mietshaus, wo ich gewohnt habe in Berlin. Und da ist es so gewesen, dass der mich gestalkt hat, das geht nicht mehr. Naja, und dieser Stalker, der ließ nicht nach und ich kriegte eine heftige Lungenentzündung mit Herzbeteiligung, weil ich habe ja auch noch ein Loch im Herzen. Und wurde dem nicht her und der malträtierte mich, klopfte morgens um 6 gegen die Tür, am Tage, nachts und so weiter und so fort. Was wollte der Mann denn? Mich belästigen. Der wollte mich, der hat mich behandelt wie sein Eigentum, mehr als das eigentlich. Der war nicht mehr Herr seiner Sinne, um das mal so zu sagen. Und was für eine Eigenschaft hatte der Mann? War es ein Hausmeister oder war es ein Bekannter? Das waren 24-Stunden-Säufer. Der lebte auch im gleichen Hause? Ja, genau, ja. Mit dem, den kannte ich überhaupt gar nicht. Mit dem hatte ich keinen Kontrakt, nichts, gar nichts. Den kannte ich überhaupt gar nicht. Mhm. Ja. Und dann? Naja, und dann, wie gesagt, habe ich mir verbeten, dass er mir zu nahe kommt und dass er von meiner Tür ablässt, wie man das normalerweise auf die höfliche Art und Weise macht. Und ihn darauf hingewiesen, wenn er mich weiterhin belästigt, dass ich ihn dann anzeigen werde. Das habe ich auch getan. Die Polizei reagierte nicht, da kam nichts und hat mir die Polizei erklärt, wenn es sich in dem Sinne um einen Stalk handelt, müsste ich die Nummer 113 anrufen, die damals ganz groß publik gemacht wurde im Internet und so weiter und so fort. Ich rief die 113 an, da kam natürlich keine Verbindung. Unter dieser Nummer war niemand zu erreichen. Ging gar nicht. Die Polizei reagierte nicht auf meine Anzeigen. Überhaupt nicht. Bis ich dann nach der 4. Anzeige, das war dann justus 2 Monate später oder so, also insgesamt von 2 Monaten plus, dann gefragt habe, muss erst was passieren, dass sie hier andrücken, dass sie was machen, dass sie den in Zaum gekriegt kriegen. Also, ja. Ja, Frau Müller, da muss erst was passieren, ehe wir kommen. Das ist richtig. Und dann habe ich gesagt, nee, jetzt bist du hier irgendwie im falschen Film. Das kann doch nicht wahr sein, dass du jetzt hier Kevin allein zu Hause spielen musst, um dein Überleben kämpfen musst und so weiter und so fort, um mit diesem 24-stündigen Besoffenen fertig zu werden. Ne? Ja. Naja, drum sei es getan, weil Polizei war ja, also der Abschnitt in Berlin war ja gleich um die Ecke, anderthalb Straßen weit. Und die kamen natürlich nicht. Da konnte ich anrufen, wann ich wollte. Das hat überhaupt gar nicht interessiert. Naja, und dann bin ich eines Abends raus, nachts, und da stand dieser Mann des Nachtens mitten auf der Kreuzung. Es führte keinen Weg dran vorbei. Ich konnte nur über diesen Weg in meine Wohnung gehen. Da habe ich dann gesagt, nee, du gehst jetzt nicht in die Wohnung. Du gehst jetzt weiter, egal wie dringend das ist, wie dringend du auf Toilette musst, das ist dir scheißegal. Du gehst jetzt nicht an diesen Mann vorbei. Und das habe ich dann auch getan. Wissen, was der gemacht hat? Der ist mir in Berlin auf den Straßen hinterhergerannt, weil ich auch gerannt bin. Ja, naja, das war's dann. Und jedenfalls, ging das dann immer so weiter und der hörte nicht auf. Der attackierte mich. Ich musste die Tür von innen mit einem 10 cm Balken abstempeln, damit er nicht reinkommt. Der hat so gegen die Tür geballert. Das war ein Laubengang-Wohnung. Kennst du die in Berlin? Nein, kenne ich nicht. Das sind so Laubengänge, die betritt man über einen separaten Flurbereich, Balkonbereich. Und da betritt man mehrere Wohnungen auf der Etage. Also so ein Laubengang nennt man das, ne? Berlin. Und auf diesem Laubengang war auch das Badfenster raus vom Laubengang und das Küchenfenster raus vom Laubengang. Und gegen diese Fenster hat er so gebummert, so geballert, dass das Badfenster sich von selbst geöffnet hat, weil es war von Haus aus, es war so ein Bau von 50, 60 Jahren, nicht richtig zu schließen war. Und jedenfalls... Moment mal. Moment. Naja, jedenfalls ist es so, dass ich eben halt dem nicht mehr Herr wurde und er aufgrund dieses Attackierens ich ihn ablenken musste. Also ich musste versuchen, ihn wieder in seine Wohnung zu bringen, die eine Etage unter meiner Wohnung lag. Ja, naja, das hat er dann jedenfalls kapiert. Ich habe dann seinen Balkon attackiert, schräg runter. Und er war dann genötigt sozusagen, also jetzt ironischerweise gemeint, auf seinen Balkon zu gehen, hatte gesehen, was da los war. Naja, jedenfalls hat er dann natürlich mit seinem besoffenen Kopf die Polizei gerufen. Ich war auch froh, dass die kamen. Und ich habe gesagt, Leute, hört zu, ich kann nicht mehr. Ich gehe hier noch kaputt. Ich kämpfe hier um mein Leben. Bringt mich sofort in die Klinik. Ich muss hier raus, geht's auch nicht. Naja, jedenfalls habe ich das noch getan. Und da hatte ich der sogenannten Psychiatrie noch vertraut. Das war es denn. Man hatte mich vollgedröhnt mit Medikamenten. Frau Müller, kommen Sie doch erstmal zur Ruhe, Beschwichtigung. Nehmen Sie doch erstmal die Medikamente, das bringt Sie zur Ruhe und so weiter. Herr Pohlmann, ich habe noch nie solche hammerharten Medikamente bekommen. Ich wusste überhaupt gar nicht mehr, wer ich war, ob Männlein oder Weiblein. Trotz meiner sogenannten... Hat Ihnen irgendwas geholfen? Nein, überhaupt gar nicht. Hat es schlimmer gemacht? Nein. Bitte? Hat es etwas Schlimmeres verursacht? Ja, ich war nur müde. Ich war nur noch müde. Ich konnte überhaupt gar nicht mehr reagieren. Ja, es war also keine gesundheitliche Hilfe. Nein, überhaupt gar nicht. Überhaupt gar nicht. Nein. Naja, und so ging das jedenfalls weiter, ne? Ja. Und nach 14 Tagen, nachdem ich dann gesagt habe, also irgendwann so eine Woche vorher, ich nehme die Medikamente nicht mehr, brauchte ich 5 Tage, um mich von diesen Medikamenten zu erholen. Ich konnte wieder noch richtig sprechen, die artikulieren noch richtig denken. Ja, und das haben die natürlich dann, als ich meine Sachen gepackt habe, zum Affront genutzt und haben gesagt, nein, Frau Müller, Sie bleiben hier. Ich stand mit gepackten Kopf vor der Tür, ich habe das Recht zu gehen, sage ich, das tut mir leid, ich bin hier freiwillig hergekommen. Ich habe hier Hilfe gesucht und ich habe keine bekommen und das war's dann, ich gehe, ich suche mir anders Hilfe, ne? Nein, Sie bleiben. Und dann kam die Zwangsunterbrechung. Ja. Genau, haben Sie Zeit? Ja. Ja, Herr Pohlmann, es geht um Folgendes. Heute ist wieder ein Arzt bei mir gewesen, weil es mir nicht gut geht gesundheitlich. Und jetzt kriege ich mit, dass sich die Ärzte untereinander über mich unterhalten. Also es kommt mir so in Richtung Ausforschung. Also unter dem Motto... ich bin jetzt hier erst geboren, bin zwar schon 7 Jahre alt, aber die Erkrankungen, die ich jetzt alle habe, treten heute zum ersten Mal auf. Also unter dem Motto, das Rad ist jetzt hier neu erfunden. Aha. Oder wird jetzt hier neu erfunden. Hatten Sie irgend so etwas gehört? Bitte? Ob Sie so etwas gehört haben? Was gehört? Dass man das gesagt hat. Ja, klar. Ja, man hat Informationen, dass sich andere Ärzte über mich unterhalten. Man hat auch Informationen, wo ich gewesen bin, etc. pp., in welchen Kliniken oder in welcher Klinik und so weiter und so fort. Und darüber hat man heute berichtet. Ja, genau. So. Ist das alles? Das ist alles, ja. Und er wollte Befundbericht, dann habe ich gesagt, nein, das sind Fehlbehandlungen, Fehldiagnosen, Fehlanamnesen etc. pp. Und Fehlbehandlung und Therapiefehler und auch Hinweise. Und ich habe körperliche Schädigungen dadurch erfahren und die Unterlagen liegen alle bei meiner Rechtsanwältin. Warum haben Sie den Mann reingelassen? Tja, das frage ich mich auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Achso, und dann hat er noch gesagt, ja, ich habe gehört, die Polizei, der Notarztwagen war da vorgestern und mit der Polizei, ja. Und dann hat meine Freundin gesagt, ja, ich habe Herzschmerzen gehabt und so weiter und so fort, Herzprobleme. Und bin in eine Klinik gefahren und da habe ich bei den Notärzten angerufen und da habe ich, weil meine Freundin die angerufen hat, und da habe ich mir dann ausbedungen, dass keiner herkommt, dass das gegen meinen Willen ist, dass meine Freundin dagegen, gegen meinen Willen die herbestellt hat. Und mit einmal stand die hier in der Tür und da kriegte ich mit, dass das gar keine Ärzte waren, dass das nur Pfleger waren. Und dann hörte ich bloß noch von dem einen, dass der dann sagte, wir haben die Polizei mit ins Berufen. Ja, und dann stand die mit einmal hier. Man hat vielleicht angenommen, dass sie da sich wehren. Wehren? Ja. Kann ich nicht wehren. Ich wollte in die Klinik, das ist korrekt, ja. Ich wollte zu meinem Hausarzt. Das wussten die auch. Es gibt aber hier neue Notrufnummern. Und das ist völlig verquatscht. Und ich wollte, dass mein Hausarzt vorbeigeschickt wird. Und das wurde nicht gemacht. Gibt's denn ein Problem? Es gibt ein Problem, ja, das ist richtig. Und zwar, meine Freundin möchte mich gerne sozusagen aus dem Haus raus haben, weil ich zu krank bin. Obwohl sie selber Medizin studiert hat und Heilerin ist. Richtig. Ja, ich dachte, das wäre schon besprochen worden, dass sie da ausziehen. Ja, das ist richtig, das ist auch so, aber sie fängt jedes Mal wieder an. Und lügt jetzt auch noch die Ärzte an. Außerdem noch. Also geht's ihr nicht schnell genug? Genau. Wann können sie ausziehen? Wenn ich gesundheitlich dazu in der Lage bin, gehen zu können, dass mein Herz mitmacht. Ich habe die notwendigen Medikamente nicht. So wie es sich anhört, geht es aber nur noch schlechter. Richtig, ja. Ja. Und die Option steht jetzt, dass ich wieder in eine Klinik gehe. Ja. Was für eine Klinik? Immunologie. Ich habe ein geschädigtes Immunsystem wegen der Fehlbehandlung. Mein Körper macht überhaupt gar nichts mehr mit. Gar nichts. Die Lunge nicht mehr, das Herz nicht mehr, alles. Alles komplett. Bein. Ja, so sieht's aus. Ist das alles schlechter geworden? Ja, seit Oktober alles schlechter geworden, richtig. Korrekt, ja. Und der Arzt, der mich behandelt hat, der hat mich auch seit 14.02. nicht mehr gesehen. Nicht mehr. Und es sind doch zwischenzeitlich Diagnosen gelaufen, wo mein Verschlechterungszustand bestätigt worden ist. Und es sind auch gewisse Untersuchungen haben nicht stattfinden können, weil ich überhaupt gar nicht mehr raus konnte. Und sie haben ja selber mitgekriegt, wir haben uns zum Zeitpunkt unterhalten, da konnte ich kaum noch richtig sprechen. Das heißt, ich hatte noch hochgradige, schwerwiegende Form der Laryngitis und geschädigte Lunge, die ich bis heute noch habe. Ja, mein Ohrarzt weiß darüber Bescheid. Ja. Hat's ihn, ja, gibt's irgendetwas, was Ihnen schon mal geholfen hat? Ruhe und Schonung, ja. Ja. Ja, wurde es dann besser? Ja, so meine Freundin will dafür Sorge tragen, dass sie ihre Ruhe kriegt und nur das ist für sie interessant und sie macht jetzt, sie reizt mich nur noch und lügt nur noch, bis zum geht nicht mehr, auch vor anderen Personen. Und so weiter und so fort, ja. Sie müssen zusehen, dass Sie umziehen, und zwar dadurch, dass jemand anderes Ihnen dabei hilft. Ja, genau. Ja. Ja. Ja. Ich bin ziemlich, wie können Sie sich vorstellen, ziemlich erschöpft und ziemlich müde und naja, der Körper macht ihn halt nicht mehr mit. Gibt es denn Fälle, wo sowas schon mal besser geworden ist, oder ist das gar nicht mehr zu verbessern? Das kann ich Ihnen nicht sagen, ja. Oder weiß ich, kann ich Ihnen nicht sagen, weil es fehlen ja noch ein Haufen Diagnostiken. Und ich habe ja meine Tumore immer noch im Körper. Die was? Auslöser, meine Tumore. Sind die weniger geworden? Nein. Mein Knie soll operiert werden, die operieren nicht, weil bevor ich nicht meine Infektion loswerde, operieren die nicht. Und Ödeme in den Beinen und so weiter und so fort. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Bettlägerig. Nicht gehen können. Ja. Nicht richtig atmen können. Ja. 43% Lungenvolumina, aber nicht bei Infektionen. In der Heilphase. Das ist noch weniger. Ich habe mein Sauerstoffgerät nicht hier. Habe eine Zyanose an Bein und Arm und Mund und Gesicht. Brustkorb. Entzündeten Brustkorb. Ja, alles komplett. Mhm. Welcher Stadt sind Sie da wohnhaft? Das ist in der Nähe von Göttingen. Göttingen? Ja. Tja, naja, dann muss ich erstmal sehen. Ja, toll, ne, dass der Arzt, der ihn dann schon lange nicht mehr behandelt hat, dann sowas berichtet, ne? Wahrscheinlich sind die gerufen worden. Nee, ich habe ihn noch angerufen, er sollte herkommen zum Hausbesuch. Aha. Ja, genau. Richtig. Und dann ist er wohl gekommen, oder? Mhm. Ja. Korrekt. Dann waren Sie unzufrieden mit dem? Ja. Was hätte er denn machen sollen? Ja, ich habe ihm das im Nachhinein auch gesagt, dass ich das nicht für gut empfinde. Er will mir helfen, hat mich dann im Arm genommen. Was hätte der Mann denn machen sollen? Ich habe ihm gesagt, was jetzt in Zukunft zu machen ist. So schnell wie möglich, dass es mir besser geht. Ja, und was er eben halt auch unterlassen hat. Was war das denn? Er hat gewisse Diagnostiken nicht gemacht. Was hätte er genau tun sollen? Zum Beispiel die Virologie, mir Virostatika geben, meine Herzmedikamente geben. Ja, Ultraschall machen, vernünftige Asthmaspray und nicht ein Asthmaspray mit Cortison, wonach ich dann Thrombose gekriegt habe in beiden Beinen und hatte dann Elefantitis in beiden Beinen. Ja, so fing das an im Oktober, November. Und habe dann eine schwere Form einer Zystitis gehabt, dadurch auch noch. Konnte er das denn wissen? Ja, er hat mich ja behandelt. Konnte er wissen, dass es schlechter wird? Bitte? Konnte er wissen, dass es schlechter wird? Nein, wenn er mich seit 14.02. nicht mehr behandelt hat und nicht mehr gesehen hat, konnte er das nicht wissen. Kann er das nicht wissen. Also brauchen Sie eigentlich eine andere Wohnung und fertig. Welche Ortschaft? Und einen anderen Arzt, ja. Hm? In welcher Ortschaft suchen Sie die Wohnung? Das wäre mir erstmal völlig egal, muss ich ganz ehrlich sagen. Wer bezahlt die Wohnung? Die muss ich bezahlen, von meiner Rente. Wie viel Rente ist das? 1.100. Im Monat? Ja. Hm. So viel Geld. Das ist nicht viel Geld. Gucken Sie mal, ich muss heutzutage meine ganzen Asthma-Mittel bezahlen. Meine Mastzellenhemmer. Gegen Entzündung, meine Thrombose-Medikamente muss ich selber bezahlen. Meine Opiate gegen Husten, Erstickungsanfälle muss ich selber bezahlen. Und darf es Erdgeschoss sein oder muss es Erdgeschoss sein oder auch höher? Na, wegen meiner Beine schon, ja. Hm? Erdgeschoss und wie viel Zimmer? 1,5. Mhm. Irgendwo in Deutschland. Ja. Das nächste wäre Göttingen. Ja. So, und jetzt kommt noch hinzu, die Ärzte wussten ja nun auch, dass ich nicht raus kann. Also, die haben sich das ja, die haben mir das ja auch verboten, wegen der Lebensgefährlichkeit, weil ich chronisch krank und seit Oktober die persistierenden Infektionen habe und auch Krankenhausinfektionen mit nach Hause genommen habe. Und ich war ja 3 Mal insgesamt im Krankenhaus. Und ja, und dann kamen die Ärzte notfallmäßig und durch den ärztlichen Bereitschaftsdienst kamen die her. Und auch die Hausbesuche haben die gemacht. Ich kriege auch die Physiotherapie nach Hause. Lymphdrainage und die Wirbelsäule ist total geschädigt bei mir. Ich bin zeitweilig Abdomen taub. Also nicht taub, sondern gelähmt. Und alles sowas. Ich bin linksseitig gelähmt im Arm. Ich bin linksseitig außerdem noch gelähmt im Bein. Habe Sprachlähmung. Habe Gesichtslähmung. Kann mitunter Essen nicht aufnehmen. Das fällt mir wieder aus dem Mund. Und so weiter und so fort. Seit wie vielen Jahren? Seit 13. Ich hätte damals mit Beantragung der Rente bereits schon die Pflegestufe beantragen müssen. Mit wie vielen Jahren hat das Ganze angefangen? 13. Als Sie 13 Jahre alt waren? Nein, mit vor 13 Jahren. Habe ich doch gerade gesagt, als Sie 13 Jahre alt waren? Nein, vor 13 Jahren. Ja, vor 13 Jahren. Mhm. Jetzt bin ich 47. Wie alt? 47. Mhm. Ja, genau. Naja, und dann hätte ich eben, bin ich eben halt auch falsch beraten worden, durch die Krankenkasse durchweg null. Ich hätte normalerweise schon seit 2008 das persönliche Budget beantragen müssen. Und wie gesagt, seit 2001 die Pflegestufe. Haben Sie eine Internetseite? Leider nicht, nein. Irgendwo ein Foto von Ihnen zu sehen? Das stelle ich nicht ein, aufgrund, das mache ich nicht, Herr Bohlmann, das mache ich nicht. Weil durch die Fehlbehandlung bin ich entstellt, um das mal so zu sagen. Das sieht man Ihnen an? Ja, das sieht man an. Das sieht man mir an. Ja. Ich habe seit September offene Haut. An den Fingerkuppen 3 bis 4 Millimeter eingerissen, an den Beinen, auf den Rücken, an den Armen, habe Nesselfieber, alles, ich habe alles, entzündeten Unterleib, alles, Herr Pullmann, jetzt aufgerissene Hacken, alles. Sind Sie über Festnetz erreichbar? Nee, gar nicht, nein. Über Handy? Ja. Ja. Können Sie per E-Mail mir das schreiben? Kann ich machen, ja. Mhm. Ein E-Mail von Ihnen selbst geschrieben, so ein kleines bisschen Hintergrundwissen, was Sie suchen. Ja. Kann ich Ihnen bei der Wohnungssuche helfen? Machen wir so. Mhm. Ja. Gibt es ja vielleicht ein kleines Miniaturbild, was Sie haben? Vielleicht älteres Foto. Herr Pullmann, haben Sie bitte Verständnis dafür. Dafür, dass ich die Option schon hatte, 2005 ins Hospiz gehen zu müssen, möchte ich kein Bild irgendwie einstellen. Dachte vielleicht ein älteres Foto. Ein älteres Foto habe ich da. Das weiß ich jetzt nicht, wie ich das... Ich bin sehbehindert, Herr Pullmann, außerdem noch. Ich kann ganz schlecht lesen. Ich sehe bloß noch die Person vernebelt. Mhm. Ja, das kommt noch hinzu. Meine Augenlein hat sich verschlimmert durch die ganzen Infektionen. Ist denn die Vermieterin telefonisch erreichbar? Nein. Nein. Die kann man nicht anrufen? Nein. Nein. Ich brauche erstmal Ruhe, Herr Pullmann. Ruhe und Unterstützung, was anderes brauche ich nicht. Es gibt, nee, also ich bin nur noch schockiert, also ich bin nur noch schockiert. Also was der mir heute gesagt hat, das hat mir gereicht, ehrlich. Ich habe meiner Rechtsanwältin gestern alles, wie soll ich sagen, weil die Pflegestufe nicht durchgesetzt wird. Meine Freundin hat die Pflegestufe beantragt am 17. November. Und ich bin ja mitunter sogar schon bei Pflegestufe 2. Und es ist immer eine kurze Zeit der Euphorie. Vielleicht von einem Tag, zwei Tagen und dann ist es vorbei. Ein Tag vielleicht. Ein kurzes Aufflackern. Und dann ist es vorbei. Jetzt haben die das Gutachter, war am 19. die Gutachterin hier. Da konnte ich dann nicht mehr laufen, als ich aufgestanden bin. Und mit einmal kriegte ich Samstag, das war ja Freitag, der 19., dann kriegte ich Samstag einen Brief von der Krankenkasse, dass die über den Widerspruchsausschuss das abgelehnt haben, am 17. Und da wundert sich natürlich auch der Pflegedienst darüber, wie sowas gehen kann, dass man am 17. Ablehnung schreibt und am 19. ist die Gutachter im Haus. Und am Mittwoch, den 24., wollte sie dann erst das Gutachten zusammenstellen, weil ich ihr erstmal alle körperlichen Diagnosen in vier DIN A4 Seiten rübergeschickt habe. Die Herzerkrankung, sechsfach, Koronarerkrankung, Magen-Darm-Erkrankung, Lungenerkrankung siebenfach, Tumor, Autoimmunerkrankung. In der Klinik haben sie den Verdacht auf MS geäußert. Jetzt wollen sie eine Knochenmarkspunktion machen, wegen meinem geschädigten Immunsystem, wegen der Chemotherapiebehandlung, Fehlbehandlung, also sprich mit Antibiotikum. Ja. Weil es bei mir neue Virusinfekte sind. Und da haben natürlich logischerweise Antibiotika nicht zu suchen. Und da bin ich eben halt fehlbehandelt worden. Ja. So ist es. Hart, ne? Gab es denn in diesen 13 Jahren schon mal einen Zeitpunkt, wo es sich gebessert hatte? Ja. Ja. Woran lag das? Das war von 2002 bis 2005. Warum wurde es da besser? Weil ich mich von allem, sag ich mal so, wie das auch die Ärzte mir empfohlen haben, zurückgezogen habe und im Wesentlichen viel Ruhe gehabt habe. Und die Ärzte mir immer das Reglement gegeben haben, keinen Stress mich auszusetzen und wenn möglich zu so wenig Ärzten zu gehen wie nur möglich, damit ich überlebe. Und ab 2005 war es dann nur noch ein Überlebenskampf. Was hat sich denn 2005 geändert? Da kriegte ich meine normale Impfung und ab da ging es los. Die normale was? Da kriegte ich meine normale Grippeschutzimpfung. Grippeschutzimpfung? Ja, ich habe Impfschäden. Korrekt, richtig. Impfschäden. Unter anderem auch. Und Schäden durch Antibiotika-Fehlbehandlung, durch Chemotherapiebehandlung. Mein Immunsystem ist flach. Flacher geht's gar nicht. Sie hatten eine Chemotherapie? Antibiotika, ja. Antibiose. Richtig. Gegen den Körper gerichtet. Also nicht Chemo, sondern Antibiotika? Nein, Chemotherapie ist eine Antibiotikatherapie. Ach so. Ja. Warum sollten Sie das machen? Weil wir gedacht haben, das sind Bakterien. Ohne den Beweis dafür zu haben. Ohne eine Bakteriologie zu machen. Und die haben mich auch geimpft, ohne eine Titerbestimmung zu machen, im Vorhinein. Ja. Genauso wie mit der MMR-Impfung, die ich dann noch gekriegt habe, mit der FSME-Impfung. Wieder mit den Grippeschutzimpfung und so weiter und so fort. Ja. Aber so eine Infektionszeit von Oktober bis jetzt hatte ich noch nie in meinem Leben. Und nicht mit diesen und Infektionen, Mikroben. Also Mikroben, wissen Sie ja, was das ist, ne? Nein, nicht genau. Bakterien, Viren, Mykoplasmen, dann zählt noch extern dazu Parasiten etc. pp. Ja. sieht das aus, ja, Pollmann. Ja, und auf jede virale Infektion, auch bei gesunden Menschen, setzt sich im Zweifelsfalle, weil durch eine virale Infektion beim gesunden Menschen das Immunsystem auch geschwächt wird und ohnehin dem Grunde nach schon geschwächt wird, setzt sich dann immer noch eine bakterielle Infektion drauf. Und das nennt man dann die Lebensgefährlichkeit. Das heißt dann, man kann dadurch versterben. Auch gesunde Menschen. Ich kann Ihnen einen... Hat Sie schon mal angerufen bei dem René Meske? Nein, nein. Ich kann wegen meiner Sprachlähmung kann ich so gut wie gar nicht viel telefonieren. Der hat ja sehr viel Kontakte in solche Richtungen. Ich gebe Ihnen mal Telefonnummer von einer Dame, die in einem Patientenschutzbund arbeitet. Ja, genau. Okay, notiere ich mir mal. 02066. Ja. 55. Mhm. 216. Mhm. Hatte Ihnen doch beim letzten Mal schon einige Telefonnummern benannt. Ja, Pohlmann, ich kann nicht. Das geht momentan nicht. Ich kann nur das Wichtigste machen. Wenn überhaupt. Auch das noch nicht mal. Weißt du, was hier los ist? Können Sie denn schlafen? Ich bin müde, ja. Aber ich habe einen Rhythmus wegen meiner hochgradigen Inkontinenz. Einen Rhythmus von 1,5 Stunden, 2 Stunden. Und dann muss ich auf Toilette. Und in der Hochphase der Infektion war das so, dass ich mich 5-mal in der Nacht umziehen musste. Da gehe ich dann alle halbe Stunde auf Toilette. Und das hält keine Windel. Und da haben die dann die Option gelegt, dass wir einen Katheter setzen. Mhm. Ja. Sie kämen in einer Wohnung aber alleine zurecht? Ja, komm ich. Aber haben Sie ja kaum Schlaf. Naja, doch, komme ich schon. Ich habe ja dann einen Pflegedienst und ich habe ja auch die persönliche Assistenz. Ja, aber der Schlaf, wenn man so häufig zur Toilette muss, hat man doch kaum Zeit durchzuschlafen. Ja, das ist korrekt, mein Schlafwachrhythmus ist gestört. Das ist korrekt, ja, das ist korrekt. Mhm. Dafür schlafe ich am Tag. Ich bin normalerweise bloß 1,5 Stunden belastbar. Normalerweise. Ja. Deswegen sollte ich auch mit der Beantragung meiner Rente damals die Pflegestufe beantragen. Wollen Sie Ihren Fall so veröffentlichen? Ob Sie Ihren Fall veröffentlichen wollen? Ich habe Sie jetzt nicht verstanden, nochmal. Ob Sie Ihren Fall veröffentlichen wollen? Ja, auf jeden Fall, natürlich, das werde ich machen, das werde ich tun. Da bin ich ja mit der Rechtsanwältin bei. Und mit verschiedenen anderen. Mit der Institution für selbstbestimmtes Leben und so weiter und so fort. Ich meinte ja, diese Telefonate, die wir machen. Ja. Ob die veröffentlicht werden dürfen? Damit sich Leute bei Ihnen melden können, die Ihnen Ratschläge geben. Ja, Pohlmann, ich habe eine Sprachlähmung und ich bin schwerhörig. Ich habe auch noch meine Gehörgeräte nicht hier. Das ist ja nicht schlimm. Das macht doch nichts. Wenn jemand bei Ihnen anruft und möchte Ihnen eine Wohnung anbieten oder sonst welche Ratschläge geben, gesundheitlich meine ich doch, ist doch besser, wenn ich da eine Veröffentlichung mit diesen Telefonaten mache. Das würde ich erstmal später machen, ja, Pohlmann, wenn es mir ein bisschen wieder besser geht, weil Sie hören doch, ich schlafe doch überwiegend alle Tage nur. Ja, aber das kann man doch da reinschreiben und es geht doch darum, dass Sie ausziehen, eine andere Wohnung kriegen, damit es Ihnen besser werden kann. Besser gehen kann, meine ich. Denn von alleine kommt ja nichts. Sie haben ja selbst gesagt, es geht nur schlechter. Ja, ist richtig, stimmt, Sie haben recht. Nee, machen wir es so, mir ist auch mir so. Von den Schmerzen so schlecht. Mann. Ich will mal gucken, ob ich von Ihnen schon die Handynummer habe. Müller war das. Genau. Ja, hier, 01577. Genau, richtig, ja, das ist die. 8326063. Genau, machen wir so. Ja. Ne? Und das ist Göttingen. Genau, richtig, ja. Umkreis Göttingen oder in Göttingen? Umkreis Göttingen, ja. Mhm. Oder Landkreis. Und die besten Telefonzeiten sind, wann kann man sie am besten erreichen? Ab Mittag ab 12 bis 15 Uhr und dann wieder ab 16 Uhr. 16 bis? Bis vielleicht 22 Uhr. Ja, habe ich aufgeschrieben. Genau. Nachmittags und abends. Ja, genau. Oh Herr Pohlmann, ich rufe mal morgen nochmal durch. Ich muss erstmal Pause machen. Ja, auf Wiederhören. Ich erzähle Ihnen morgen mehr dazu, zu meinem Gesundheitszustand, ne? Ja, Ihre Vermieterin soll mal bei mir anrufen. Das würde ich erstmal belassen. Ich würde es erstmal, dass wir miteinander telefonieren. Ich brauche erstmal Hilfe. Herr Pohlmann. Ja. Das geht hier um knallharte juristische Aspekte, um das mal so zu sagen. Ich könnte Ihnen Rechtsanwälte benennen, die Sie kostenlos beraten. Moment, das schreibe ich mir mal auf. Sie kann sich als Heilerin, mit der ich einen Behandlungsvertrag habe, nicht hinstellen und mich lügen strafen und anders deuten. Es geht Ja, Sie sind doch da um verstritten. Umdeutung. Sie haben noch einen Streit, das ist doch häufig Ja, so. ich habe. Telefon Ja? 07763 Ja? 919 760. Das ist eine Frau Claudia Greter. Ja, okay. Ja. Die hat auch Ahnung von Ärzten und gesundheitlichen Dingen. Das ist gut zu wissen. So was brauche Das ich. ist kostenlos. Da können Sie anrufen und ein paar Worte wechseln, wenn Sie Fragen haben. Aber wichtig, dass Sie die Fragen immer vorher parat haben, ja? Mache ich, Mache ich. Herr Pohlmann, ich habe Schmerzen jetzt. Ich muss aufhören. Tut mir leid. Morgen, ich rufe morgen nochmal durch, ja? Ja, wieder. Danke, tschüss.